Das antiimperialistische Forum Deutschlands veröffentlichte am 1. August eine Erklärung gegen die fortdauernde feindselige DIVJK-Politik der USA. Auf der Ministerkonferenz des Asien-Regionalforums redete, so in der Erklärung, der US-amerikanische Außenminister, dass die USA dem Nordkorea nicht feindlich gesinnt seien. Aber das ist völlig törichte und faustdicke Lüge. Hinter den Kulissen modernisieren die USA ihre nuklearen Waffen mit den Geldern von astronomischer Höhe, befürworten aber vor der Öffentlichkeit die Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel und der Welt.